Nächster Song, Radio. Ja. Schon ein treibender Song in dem Sinne, dass man das vielleicht auch als Aufforderung verstehen kann, sich nicht zu verstecken, ruhig mal in ein Abenteuer zu stürzen. Und da lautet das Motto vielleicht auch, agieren statt reagieren. Ist das auch in der Liebe so? Das ist tatsächlich so, und speziell bei dem Song Radio ist es so gemeint, dass man, sind so viele Menschen, die alleine leben, die keinen Partner haben und sich vielleicht teilweise auch schon aufgegeben haben und sich zu Hause verstecken. Und die Aussage aus diesem Song ist, dass man einfach rausgehen soll. Man soll Spaß haben, man soll leben, denn nur dann kann man auch vielleicht jemanden kennenlernen. Wenn man sich zu Hause verbuddelt und traurig ist, ist das nicht vom Vorteil, um jemanden kennenzulernen. Aber selbst wenn man trotzdem mal eine Phase hat, in der man nicht rauskam aus dem Haus, dann einfach nicht versauern, sondern einfach das Radio volle Pulle drehen, mitsingen und gute Laune. Wenigstens für die Zeit haben, in der man die Musik hört, ein bisschen vergessen. Und am besten den Schlagerkanal. Natürlich. In dem Song Radio heißt es ja auch, solange du dein Leben lebst, hoch auf den Wolken schwebst und dabei Glück erlebst, auch das ist Liebe. Und daran erkennt man ja, das Leben und damit auch die Liebe sind nicht planbar. Eine persönliche Frage an euch. Wie ticken denn Freddy und Martin in diesem Beispiel? Ich sag mal, Liebe ist heute so individuell, das Wort, ne? Also das ist ja so breit gefächert, dieses Wort. Also früher war das so, wenn man jemanden geliebt hat, hat man sofort geheiratet. Heute ist man so, da bleibt man erstmal ein bisschen zusammen und dann merkt man, ach, das passt doch nicht oder es passt doch und man heiratet und danach ist es dann kaputt. Also das kann man heute nicht mehr so garantieren, so eine Liebe, ne? Also wenn jemand Angst hat davor, sich zu verlieben, dann ist einfach der gute Rat, geh doch raus, hab Spaß und meine Güte, und wenn es da hängen bleibt, dann bleibt es da hängen und wenn nicht, dann kommt halt der Nächste, was soll's. Die Liebe kommt, die Liebe geht. Ich nach meine Scheidung hat mir auch vorgenommen, jetzt lebe ich erstmal richtig. 2 Monate später war ich fest vergeben. Ja, jetzt geht's erst richtig los. Ne? Ja. Hass jetzt davon.